Rudolf Fuchs. Wien 23, Breitenfurter Straße 278. Früher Breitenfurter Straße 34. Wohnung von Rudolf Fuchs. Rudolf Fuchs wurde am 23.07.1892 in Iglau in der Tschechoslowakei geboren. Über seine Ausbildung, seinen Beruf und sein Leben ist nichts bekannt. Auch nicht, ob er verheiratet war. Vermutlich flüchtete er nach Prag, denn dort war zuletzt gemeldet. Prag, 1. Bezirk, Vicenska 9, bevor er deportiert wurde. Am 18.08.1944 wurde er von Prag mit dem Transport EF nach Theresienstadt deportiert und am 29.09.1944 von Prag mit dem Transport E1 weiter nach Auschwitz, wo er ermordet wurde.